something almost magical. To work, it needs naught but a little imagination. I think of it as the most personal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jailjammer. Knast, Macht, Arbeit. Dieses Mal geht es vor allem um Lohnarbeit im Knast. Wir sprechen unter anderem mit Thomas Meyer-Falk, beginnen aber mit einer kommenden Erhöhung des Mindestlohns und was davon eigentlich zu halten ist. Wie immer hoffen wir vor allem, euch drinnen zu erreichen. Vielleicht könnt ihr ja die eine oder andere Kleinigkeit aus dieser Sendung ziehen und sei es nur einen solidarischen Gruß. Freiheit für alle. Wir werden jetzt darüber reden, dass der Mindestlohn im Knast angehoben werden soll. Und wir probieren einen zweiten Blick darauf zu wagen, denn das, was im ersten Moment irgendwie relativ gut klingt, mehr Geld für Gefangene, relativiert sich relativ schnell. Genau, aber vielleicht erstmal damit angefangen, wie kam es überhaupt dazu? Es kam dazu, weil Gefangene geklagt haben und gesagt haben, das, was wir verdienen, das ist nicht fair. Und da hat 2023 hat dann das Bundesverfassungsgericht für die Länder Nordrhein-Westfalen und Bayern entschieden, dass die bis zum Juli 2025 die Gehälter und auch das Drumherum insofern angepasst, also den ganzen Arbeitsbereich sofern angepasst haben müssen, dass es der Resozialisierung dient. Mhm. Und Strafvollzug ist Ländersache, das heißt, es hat sich irgendwie eine Arbeitsgruppe gebildet, an der auch Bremen beteiligt wird. Oder ist, und somit wird es auch Effekt auf die Gefangenen in der Bremer Haft haben. Richtig? Genau, es ist eben davon auszugehen, also Hamburg hat direkt gesagt, sie ziehen mit, aber es ist eben davon auszugehen, wenn es in zwei Bundesländern so abgeurteilt ist, dass es für die anderen im Endeffekt auch gilt. Deswegen haben die Bundesländer proaktiv jetzt gesagt, sie kümmern sich. Über was für Zahlen reden wir so? Also vielleicht erstmal angefangen, was ist so gerade der aktuelle Lohn und um was für eine Steigerung geht es dann letztendlich? Also es genau. Wird sicherlich nicht das schöne Leben werden. Also in Bremen verdient man aktuell in Haft sowas zwischen 1,50 Euro und 3,50 Euro die Stunde. Ja. Das entspricht 9% der Eckvergütung. Das klingt kompliziert. Richtig. Erklär es. Die Eckvergütung ist der durchschnittliche Lohn von allen steuerpflichtigen Personen aus dem Vorjahr. Also in 2026, beziehungsweise aus dem Vorvorjahr. In 2026 würde man gucken, was haben durchschnittlich Steuerzahlende in 2024 verdient. Und dann nimmt man jetzt mit der Erhöhung, die auf 15% geht, wow, 15% davon. Und das ist dann erstmal aber auch nur so ein Richtwert. Das ist noch nicht das, was dann die Gefangenen unbedingt auch kriegen. Okay, wenn du sagst Richtwert so, was für Hintertüren gibt es da gegebenenfalls? Also sicherlich das bekannte Spiel in kapitalistischen Gesellschaften, dass es Ausdifferenzierung gibt, nochmal Lohn. Unterschiede zwischen einzelnen Gefangenengruppen nehme ich an, plus Frage von Zulagen für bestimmte Arbeiten. Genau, also es ist so, dass Arbeitsbereiche hier auch in Stufen aufgeteilt sind, je nach Schwierigkeit, je nachdem, was man an Vorerfahrung und Ausbildung braucht. Und eine Person, die Stufe 1, also irgendwie eine sehr einfache Arbeit ohne Ausbildung tätigt, kriegt gegebenenfalls dann aber halt auch nur sowas wie 75% der Eckvergütung oder so. Okay. Also weniger als diese 15%. Also es ist nicht zwangsläufig bindend. So. Genau. Und also die Eckvergütung muss irgendwo da in diesen Stufen drin sein. Jemand, der einen sehr harten Job hat, sehr gut ausgebildet ist, kann auch mehr kriegen, kann auch 130% der Eckvergütung kriegen. Daran bemisst es sich sozusagen. Aber nicht jeder kriegt. Also es ist kein Mindestsatz. Okay. Und durch den gegebenenfalls durch den Wegfall von Zulagen ist es wie in vielen anderen prekären Jobs so, ist das letztendlich genau das, was den Unterschied macht, so, um halt irgendwie über Wasser zu bleiben. Auch das steht jetzt so ein bisschen zur Diskussion, weil Zulagen verschwinden. Genau, das ist in vielen Bundesländern jetzt gerade so, dass die Zulagen eben rausgenommen werden, also Erfahrungszulage oder auch für Arbeit in Lärm oder Staub oder so. Und das bedeutet, dass manche Menschen am Ende weniger verdienen werden, als sie vorher verdient haben. Okay, leider immer noch ziemlich kompliziert und auch irgendwie weiterhin sehr diskriminierend, also so wenig letztendlich für Arbeit zu bekommen, aber genau, das sind gleiche Prinzipien, wie auch draußen greifen. Fragen wir uns aber noch einmal kurz so, hat dieser Anstieg des Gehalts denn trotzdem irgendeinen Effekt, der sich für die Gefangenen bemerkbar macht? So? Wenig, weil es soll ja der Resozialisierung dienen und vor allem soll dieser Anstieg im Gehalt nicht dafür für den Haftalltag genutzt werden, sondern dafür genutzt werden, um Schulden abzuzahlen, um Verfahrenskosten zu zahlen, solche Sachen. Also bei dem Gefangenen in dem Moment kommt eigentlich nicht mehr. Also im Alltag kein Unterschied wirklich spürbar. Mhm. Okay, wir haben ganz am Anfang gesagt, so, die Lohnerhöhung geht überhaupt erst auf die Initiative und auf Kämpfe und Forderungen von Gefangenen zurück. Gibt es in diesem Zuge gerade aktuelle weitere Forderungen oder auch Kämpfe, die Gefangene irgendwie gerade durchführen, um ihren Alltag zu verbessern? Genau, das ist auf jeden Fall so, dass Gefangene und solidarische Personen eben auch dafür kämpfen, dass in Haft es Mindestlohn gibt, also dass das angepasst wird an die Bezahlung außerhalb von Haft, weil auch nur so kann irgendwie der Wert von Arbeit geschätzt werden. Außerdem ist es so, dass die Zeit, die man in Haft arbeitet, nicht als Zeit für die Rentenversicherung angerechnet wird und das ist ein Kampf, dass es als in die Altersvorsorge mit eingeht. Ja, also du arbeitest dich eigentlich in die Altersarmut, weil klar ist, dass die Zeit, die du halt im Knast gearbeitet hast, dir später nicht angerechnet wird. Genau, gerade für Personen, die sehr oft oder sehr lange im Knast saßen, ist das super prekär. Genau, dann ist man außerdem in Haft nicht krankenversichert. Auch das ist ein Kampf, dass man in Haft krankenversichert bleibt. Der Urlaubsanspruch ist auch sehr viel geringer und dann muss man sich auch überlegen, was heißt denn Urlaub, wenn man im Knast sitzt. Teilweise bedeutet das, weggesperrt zu werden in der Zeit. Mhm. Und im Falle von Krankheit oder auch von so Terminen, Lohnfortzahlung. Das passiert jetzt teilweise in einer anwaltliche Termine. Genau, dass das zumindest alles, was jetzt im Vollzugsplan steht, soll in einigen Bundesländern dann auch fortgezahlt werden, der Lohn. Aber eben noch vieles nicht, was aber trotzdem in Haft eben notwendig ist. Okay. Vermutlich gab es die Forderung nach der Abschaffung der Gesellschaft, die diese Form von Knästen braucht, nicht? Noch nicht? Ich würde sagen, noch nicht, hoffentlich. Automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming? coming through. What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back. Wer in Deutschland im Knast sitzt, ist fast überall auf Telefonanlagen der Telio Group angewiesen, um überhaupt noch Kontakt nach draußen zu haben. Für die Firma ist das ein richtig gutes Geschäft, für die verantwortlichen Länder auch, für die Eingesperrten weniger. Die Telefonanlagen von Telio stehen heute in fast jedem Knast Deutschlands, denn die Telio Group hat hier nach rund 25 Jahren quasi ein Monopol für Gefängnistelefonanlagen aufgebaut und bietet den Behörden kostenlose Installation bei extrem hohen Gebühren für die Gefangenen. Zeitweise kostete ein Anruf auf ein Mobilgerät bis zu 70 Cent die Minute. Und das bei einem Durchschnittsgehalt eines Gefangenen von gerade einmal rund 220 Euro im Monat. Dies änderte sich erst, als 2017 ein Gefangener bis vor das Bundesverfassungsgericht zog und die Gebühren daraufhin gedeckelt wurden. Doch Telio ließ sich direkt was Neues einfallen und vertrieb von nun an sogenannte Haftraum-Mediensysteme mit begrenztem Zugang zum Internet, Videotelefonie, Fernsehen, Radio und einigen Videospielen. Wiederum zum Nulltarif für die Behörden, aber natürlich gegen hohe Gebühren für die Gefangenen. Wer ein solches Gerät nutzen möchte, muss dafür 35 Euro im Monat hinlegen, also ein Sechstel des Durchschnittslohns. Darüber hinaus sind die Sicherheitsstandards von Telio zweifelhaft. Im Juni 2024 wurde eine Sicherheitslücke in den Datenbanken der Telio-Tochter Gerdes Communications entdeckt. Rund 14.000 Gefangenendatensätze konnten von einer Aktivistin eingesehen werden. Das Unternehmen schloss die Sicherheitslücke, die zu diesem Zeitpunkt allerdings schon mehr als 2 Jahre bestand. Und trotz möglicher kartellrechtlicher Bedenken gibt es aktuell kein Verfahren gegen Telio, sodass die Abzocke von Gefangenen munter weitergehen kann. Выходи, выходи гулять со мной, выходи гулять со мной, выходи гулять со мной. Выходи, выходи гулять со мной, выходи гулять со мной, выходи гулять со мной. Собираемся свободно и гуляем где угодно. Выходи гулять, просто выходи гулять. Собираемся свободно, хоть немного и сыкотно. Выходи гулять, просто выходи гулять. Нарисуем на асфальте белым мелом. Слова хватит, можешь брать с собой сестренку. Со мной идет мой братик, не бери с собой игрушки. Там есть танчик и солдатик. Интереснее, чем гулять, нет важнее занятий. Собираемся свободно и гуляем где угодно. Выходи гулять, просто выходи гулять. Собираемся свободно, хоть немного и сыкотно. Выходи гулять, просто выходи гулять. Пусть хоть пальцем в нас покажут, ну и что, что нас накажут? Ну и что, что мы промокнем и продрогнем? Да мурашек, не боись, на всех не хватит ни зеленки, ни какашек. Конечно, сиди дома, если ты помладше. Выходи, выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи. Выходи гуляй со мной, выходи гуляй со мной, выходи гуляй со мной. пестик обливалку, липучку и харкалку. Ничего не надо брать, просто выходи гулять. Дымовуху и рогатку, клюшку и скакалку. Ничего не надо брать, просто выходи гулять. Там казаки, разбойники, пешие и конники. Выходи гулять, чё сидишь на подоконнике. Можно и на роликах, но мы снимем ролики. Там шлемы, налокотники, в крестиках, ноликах. Мы играем ноликами, крест не ставь на ноликах. Хочешь ждать поджопника? Тебе три годика. Будут резать, будут бить, потерпи спокойненько. Все равно тебе водить, выходи из домика. На золотом крыльце сидели царь-царевич, королевич. Крутят, вертят карусели, и ничего ты не изменишь. Раз, два, три, четыре, пять, вот идут меня искать. Я не спрятался, я не виноват. Выходи, выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи, выходи гуляй со мной. Выходи гуляй со мной. Выходи гуляй со мной. Выходи. Protokoll der GMV-Sitzung vom 20.02.2025. Großes Streitthema ist noch immer Telio. Wie sieht es da aus? Nächste Woche kommen Techniker von Telio. Das ist leider das Einzige, was ich dazu sagen kann. Aber ob es dann funktionieren wird, wissen wir auch noch nicht. In Haus 1 gibt es immer noch Probleme. Erst wenn es da vernünftig läuft, geht es in den anderen Häusern weiter. Ramadan Zuckerfesteinkauf im Zusammenhang mit Ostern. Zu Weihnachten hatten wir zusätzlich 50 Euro. Ist das hier auch möglich? Glaube ich nicht, aber wir notieren uns das. Beim Besuch kann man ja jetzt eine Flaschenspende in einen Eimer werfen. Es wäre schön, wenn man wüsste, wofür die Spende dann rausgeht. Ja, das werden wir auf jeden Fall weitergeben. Protokoll der GMV-Sitzung vom 20.03.2025. Wann wird ein neuer Zahnarzt zur Verfügung stehen? Ab Montag ist der neue Zahnarzt da. Wann wird die Telio-Installation beginnen bzw. abgeschlossen sein? Wir haben da leider auch keine Antworten drauf. Es werden häufig Termine verschoben. Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, dann wäre das Ganze schon vor einem Jahr abgeschlossen gewesen. Wir pochen auf die Verträge. Auch Telio ist ein Unternehmen und die finden auch keine Leute. Häufig kommt da nur ein Techniker zu den Terminen. Protokoll der GMV-Sitzung vom 15.05.25. Gibt es zum Thema Telio etwas Neues? Telio soll am 2. Juli in Haus 3 und im Frauenvollzug funktionsfähig sein. Wie ist der aktuelle Stand in der Küche mit der Linsensuppe von Herrn Schröder? Gibt's da was Neues? Das soll definitiv umgesetzt werden. Aber wir fragen gerne noch einmal nach, wie der Stand der Dinge ist. Wäre es möglich, Tabletts für die Essensausgabe anzuschaffen? So wie es beispielsweise in der U-Haft der Fall ist. Viele Insassen müssen mit gefüllten Tellern Treppen laufen, was leider immer wieder dazu führt, dass Essen auf dem Boden landet oder durch mehrere Stockwerke fällt. Das werden wir prüfen. Wird es bald wieder einen Anstaltsfriseur geben? Bisher haben wir leider noch keinen gefunden, die Gespräche laufen aber. Wir müssen auch jemanden finden, der einen vertretbaren Preis anbieten kann, da außerhalb ein Haarschnitt gerne mal 25 Euro kosten kann. Wird in Zukunft wieder eine Zahnreinigung beim ansässigen Zahnarzt im Latz angeboten werden? Das versuchen wir zu machen. Da dies keine Kassenleistung ist, müsste jeder Gefangene die Kosten dafür selbst tragen. Aber unsere Aufgabe ist es, das vorzuhalten, dass die Insassen diese Gelegenheit haben. Hallo Thomas, du warst ja schon in unserer ersten Sendung zu Gast, deshalb stelle ich dich jetzt nicht ausführlich vor. Wer die Folge aufgenommen hat, kann dort zu Minute 16:36 springen und das nochmal nachhören. Ansonsten möchten wir die Gelegenheit nutzen, auf unsere Wiederholungen hinzuweisen. Wir versuchen, euch über die Termine auf dem Laufenden zu halten. Thomas, du warst 30 Jahre im Knast und hast dich auch dort und von dort aus politisch geäußert. Wir möchten heute mit dir über Arbeit und Lohn im Gefängnis sprechen. Viele wissen ja gar nicht, dass es anscheinend für sinnvoll gehalten wird, Menschen im Sinne einer möglichst vielversprechenden Sozialprognose für 1 bis 3 Euro pro Stunde arbeiten zu lassen. Ohne Einzahlung in Rentenkasse, Sozialversicherung etc. Du hast dich dieser Form von Ausbeutung während deiner ganzen Zeit im Knast verweigert, dich entzogen und sie kritisiert. Was waren deine persönlichen Gründe dafür? Gute Frage, warum habe ich denn die Arbeit verweigert? Zum einen aus einer politischen Grundüberzeugung heraus, dass ich als anarchistische Person für den Staat keine Arbeitsdienstleistungen erbringen würde. Und ich denke, es waren aber auch Gewissensgründe, weil ich gesagt habe, es ist mit meinem Gewissen, auch mit meinen politischen Überzeugungen nicht zu vereinbaren, im Rahmen eines Gefängniskontextes, im Rahmen einer totalen Institution, meine Arbeitskraft ausbeuten zu lassen. Für einen Minilohn unter den ja typischen Bedingungen in einem Gefängnis, totale Überwachung, totale Kontrolle, in irgendeiner Art und Weise etwas zum Bruttosozialprodukt beizutragen, das konnte ich nicht mit mir vereinbaren. Während der ersten 11 Jahre saß ich ja in Isolationshaft und da war das auch ein Problem aus Sicht der Vollzugsanstalt, denn die hätten mir gerne einen sogenannten Einzelarbeitsplatz eingerichtet. Ja, und was ist denn die Folge davon gewesen, dass ich nicht gearbeitet habe? Ich habe natürlich kein Taschengeld bekommen. Aber auch das, da kommen wir dann vielleicht später im Gespräch drauf, war dann für mich leistbar. Aber für mich war es einfach von meinen Überzeugungen her und noch heute verspüre ich einen Ekel bei dem Gedanken, hätte ich für diese Anstalt in irgendeiner Art und Weise Arbeit geleistet. Was ich allerdings gemacht habe für das System, ich habe anderen im Justizsystem, insbesondere der Anstaltsleitung, ganz viel Arbeit gemacht. Gibt es irgendwas Positives an Lohnarbeit im Knast? Bei aller politischen Kritik an Knastarbeit, ich denke, ja, es gibt auch positive Aspekte von Arbeit hinter Gittern. Zum einen können Gefangene oft nur dann, wenn sie arbeiten, den Haftraum für diese Zeit der Arbeit verlassen. Würden sie die Arbeit verweigern, säßen sie 23 Stunden am Tag eingesperrt in ihren Hafträumen. Sie hätten eine Stunde Hofgang und sonst möglicherweise gar nichts. Vollzugsanstalten gehen dazu über, sie waren schon immer so ausgerichtet, dass Menschen, die die Arbeit verweigert haben, mit zusätzlichen Restriktionen bestraft wurden. Ein wichtiger Punkt in den letzten Jahren ist ja der Fernseher, der für viele Gefangene ganz wichtig ist. Wenn dann Menschen sagen, sie arbeiten nicht, dann wird ihnen auch noch der Fernseher weggenommen, sie bekommen kein Taschengeld. Und das ist für viele schwer auszuhalten. Insbesondere aber, wie ich ja eingangs gemeint habe, diese soziale Komponente der Arbeit. Man ist dann den ganzen Tag zusammen in einem Arbeitsraum, kann sich miteinander unterhalten und entkommt einfach mal ein Stück weit der Tristesse des kleinen 8 Quadratmeter, vielleicht auch 10 Quadratmeter großen Haftraumes. Und ja, der Lohn ist gering. Ich hatte das ja vorhin erwähnt, der Hungerlohn. Aber auch 1,10 Euro, 1,50 Euro, in Zukunft vielleicht auch 2 Euro in der Stunde ermöglicht dann doch zumindest sich den Kauf kleiner Vergünstigungen hier oder da, mal ein bisschen Tabak, Kaffee, ein paar Süßigkeiten, ein eigenes Duschgel. Und das wäre ohne dieses Arbeitseinkommen in der Regel nicht möglich. Wie nah bewegen wir uns im Knast an der Schwelle zur Zwangsarbeit? Oder anders gefragt, wie bist du selbst ohne den, wenn auch zynisch geringen Lohn klargekommen? In der Tat, Gefängnisse sind so prekär ausgerichtet, dass Gefangene ohne die Cents oder die 1 oder 2 Euro, die sie pro Stunde erzielen können, wirtschaftlich gar nicht oder kaum überleben könnten. Und insofern unterscheiden sich Gefängnisse ja auch nicht substanziell von der Welt außerhalb der Mauern. Dort ist es ja nicht anders, wenn wir die Diskussionen zum Beispiel um das Bürgergeld, das Bürgerinnengeld verfolgen. Wenn Gefangene nicht arbeiten, dann haben sie schlicht erstmal kein Geld. Jetzt könnte man ja sagen, dann können sie sich vielleicht Geld von außen zuschicken lassen. Das scheitert in den allermeisten Fällen daran, dass die Inhaftierten gar keine Menschen kennen. die ihnen Geld zuschicken könnten, denn in der Regel entstammen Gefangene selbst sehr sozial prekären Verhältnissen außerhalb der Mauern, sodass ihr soziales Umfeld, wenn sie denn noch eines haben sollten, gar nicht über die Mittel verfügt, den Gefangenen Geld zukommen zu lassen. Und Menschen, die eben ein bisschen Tabak haben wollen, ein bisschen Kaffee, mal eine Süßigkeit, mal ein eigenes Duschgel, ja, Briefmarken, Schreibzeug, dann müssen sie arbeiten in der Regel. Und ich betone das mit dem in der Regel, weil es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn Menschen dann doch über ein solidarisches Umfeld verfügen, ohne Arbeit im Gefängnis zu überleben. Du hast mich ja gefragt, wie ich das Gefängnis ohne diesen Knastlohn überlebt habe. In den ersten 11 Jahren war es tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig. Da saß ich ja in Isolationshaft, aber Gefangene haben davon mitbekommen und dann waren die so solidarisch, wenn ich mal irgendwie eine Tafel Schokolade oder eine Tüte Chips haben wollte, mir die zukommen zu lassen. Die haben das dann den Bediensteten übergeben. Die Bediensteten haben das durchleuchtet, also durch so einen Scanner geschoben und mir dann in die Zelle gebracht. Und in Baden-Württemberg war es damals noch möglich, sich 20 D-Mark im Monat von außen schicken zu lassen für den sogenannten Postverkehr. Das heißt, da konnte ich mir Briefpapier, Stifte und Kuverts von kaufen. Und Briefmarken hatten mir Freundinnen und Freunde von draußen zugeschickt. Das war damals auch noch möglich. Und das ist ein Punkt, der wird in den letzten Jahren immer schwieriger, weil immer mehr Gefängnisse in Deutschland dazu übergehen, die Zusendung von Briefmarken zu verbieten. Und das wird dann richtig schlimm. Und dann gab es in Baden-Württemberg das sogenannte Sondergeld. Im Jahre 2008 wurde der Strafvollzug aus der Bundes- in die Landesgesetzgebung übergeführt und dann konnte jedes Bundesland machen, was es wollte. Und Baden-Württemberg hat das sogenannte Sondergeld 1 eingeführt. Da konnten sich dann Gefangene von draußen 30 Euro am Anfang, später 40 oder 50 Euro schicken lassen, um das dann wie Einkaufsgeld zu verwenden. Und ich hatte immer Freundinnen und Freunde, politische Unterstützung, denken wir an die Rote Hilfe, aber auch an Anarchist Black Cross und viele andere Freundinnen und Freunde, die immer geholfen haben, sodass es mir möglich war, eben diese 50 Euro zu bekommen im Monat. Am Ende waren es dann in der Strafhaft 50 Euro. Ja, um dann halt eben auch mir selber etwas mal kaufen zu können. Jetzt muss man dazu sagen, ich rauche nicht, ich konsumiere keinen Alkohol, ich auch keine Drogen. Und insofern war das dann für mich wirtschaftlich relativ problemlos möglich, das nicht nur relativ, sondern tatsächlich problemlos möglich, gut zu überleben. Hast du irgendeinen Tipp an Gefangene, die dieser Ausbeutung zwar kritisch begegnen, aber aus unterschiedlichen Gründen nicht den radikalen Schritt einer Verweigerung gehen? Ich bin kein guter Ratgeber und es ist ja immer eine ganz individuelle Entscheidung. Verweigere ich die Arbeit? Wenn ich die Arbeit verweigere, habe ich ja nicht nur kein Geld, sondern die Vollzugsanstalten werten das in der Regel auch noch als prognostisch ungünstig, weil außerhalb der Haftanstalt sollen sich Leute ja durch Arbeit den Lebensunterhalt zu verdienen und wer im Gefängnis die Arbeit verweigert, so dann die Prognose, wird das vielleicht auch außerhalb der Haftanstalt tun und das sei dann für die Sozialprognose sehr ungünstig. Das heißt, wir haben nicht nur den materiellen, sondern auch diesen immateriellen Effekt der Arbeitsverweigerung. Ja, sich einfach selber Gedanken machen, brauche ich das Geld tatsächlich? Wenn ich jetzt Raucher oder Raucherin bin, ist es oft schwieriger, aber vielleicht nütze ich einfach die Gelegenheit, dann auch das Rauchen zu beenden. Das sage ich als Nichtraucher relativ einfach dahin. Ja, ich möchte da einfach auch gar keinen Rat geben. Sich vielleicht doch tatsächlich noch mit Freundinnen und Freunden draußen besprechen, austauschen und dann aber, wenn ich die Arbeit verweigere, dies halt eben auch konsequent vertreten. Mein Problem war nämlich, ich wurde im Jahr 2007 aus der Isolationshaft entlassen und während der Isolationshaft bekam ich kein Taschengeld, weil ich ja die Arbeit verweigert habe. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt bekomme ich ja weiterhin kein Taschengeld und dann versuche ich einfach mal das Verfahren vor Gericht durchzufechten, nämlich Artikel 4 Grundgesetz, Gewissensfreiheit. Kann ich denn nicht mit gutem Recht sagen, aus Gewissensgründen nach Artikel 4 Grundgesetz, das ist natürlich jetzt sehr legalistisch argumentiert, kann ich dann doch vielleicht die Arbeit erfolgreich verweigern und der Staat muss das halt eben auch entsprechend akzeptieren, respektieren und mir vielleicht doch Taschengeld bezahlen. Das Problem dann, wie gesagt, ab 2007 war, die Anstalt hat mir dann vom ersten Tag, als ich nicht mehr in Isolationshaft war, Taschengeld bezahlt und wollte dann die nächsten Jahre, bis meine Haftstrafe vollstreckt war, kein einziges Mal mehr von mir, dass ich arbeiten gehe. Jetzt kann man über die Motivation der Anstalt spekulieren, warum sie nicht wollte, dass ich arbeiten gehe. Aber solange mir die Anstalt keine Arbeit anbietet, kann ich auch keine Arbeit verweigern. Das heißt, ja, da war dann so eine tricky Situation. Ich konnte es dann nicht mehr machen, aber es wäre tatsächlich mal ein spannendes Verfahren, das durchzufechten, Landgericht, Oberlandesgericht, Verfassungsgericht, ob es nicht doch aus Gewissensgründen möglich ist, Zwangsarbeit in einem Gefängnis zu verweigern. Hat sich deine Einstellung zu Knastarbeit verändert, seit du draußen bist? Mein Blick auf Arbeit im Gefängnis hat sich etwas entspannt seit meiner Entlassung. Also ich bin raus aus diesem verbissenen Knastarbeit, muss immer verweigert werden. Knastarbeit ist etwas Unmenschliches, Knastarbeit ist erzwungen und gehört abgelehnt und gehört abgeschafft. Also dass sie abgeschafft gehört, die Zwangsarbeit, dafür bin ich immer noch. Und es gibt auch einzelne Bundesländer, die tatsächlich mittlerweile davon absehen, eine Arbeitspflicht einzufordern. Ich glaube, Rheinland-Pfalz ist eines dieser Bundesländer. Da gibt es das Arbeitsangebot, aber eben auch keine Pflicht zur Arbeit. Das heißt, Gefangene haben dann auch erstmal keine so substanziellen Nachteile, wenn sie diese Arbeit verweigern. Trotz allem wird ihnen, wenn sie die Arbeit nicht, wenn sie der Arbeit nicht nachgehen, das in irgendeiner Art und Weise negativ zur Last gelegt, weil es heißt ja, alle Menschen müssen arbeiten, wenn sie ihren Lebensunterhalt auf legale Weise in Freiheit verdienen wollen. Also jemand, der dann doch nicht arbeitet, auch wenn er rechtlich nicht zur Arbeit verpflichtet wäre, wird das negativ vorgehalten bekommen. Aber ich sehe jetzt viel mehr diesen und intensiver diesen sozialen Aspekt des Miteinanders, des außerhalb der Zelle sich mit anderen Menschen treffen. Mein Blick im Gefängnis war ja sehr davon geprägt, dass ich selbst lange in Isolationshaft gelebt habe und aus meiner Perspektive damit einigermaßen zurechtgekommen bin. Ja, es wäre schön, wenn es Gefängnisse nicht mehr gäbe. Ich bin da auch weiterhin auf Veranstaltungen aktiv und setze mich dafür ein. Aber solange es Gefängnisse gibt, wird es auch die Arbeit, die Arbeitspflicht, den Arbeitszwang in Gefängnissen geben. Und da wird sich ja nichts dran ändern. Ja, ich danke euch recht herzlich, liebe Jailjammers, dass ich heute Teil eurer Sendung sein durfte und wünsche euch und der Sendung ganz viel Erfolg. Wir danken dir, Thomas. Like a vulture, see my hips, big hips, so cha. See my butts and my lips, don't cha. Lost a few pounds in my waist, oh yeah. This the kind of beat that go ba ta ta, ba ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Sex me so good, I say blah blah blah. Work it, I need a glass of water. Boy, oh boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet yet. It's your primitive, it's wet yet. If you got a big, let me search it to find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive, it's wet yet. It's your primitive, it's wet yet. If you a fly gal, get your nails done. Get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it up, let's make a toaster. Let's get drunk, truth is gonna bring us closer. Don't I look like a Halle Berry poster? See the Belvedere playing tricks on ya. Girlfriend wanna be like me, never. You won't find a chick that's even better. I make you hot as Las Vegas weather. Listen up close while I take it backwards. Okay, begins to get listen me with you. I'm not a prostitute, but I can give you what you want. I love your braids and your mouth full of phones. You love the way my butt boom, boom, boom, boom, boom. Keep your eyes on my boom, boom, boom, boom. You think you can handle this, ka-donk-a-donk-donk. Take my thumb off and my tail go boom. Cut the lights on so you see what I can do. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. Boys, boys, all type of boys. Black, white, Puerto Rican, Chinese boys. Wine, thang, thang, thang, thang, thang, thang. Black, thang, thang, thang, thang, thang. Girls, girls, get that cash. If it's 9 to 5 or shaking your ass. Ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you ahead of the game. You know, miss is still super duper, but Prince couldn't get me, change my name, Papa. Hooter can't tell you slave again, no sign. Picture black saying, oh, yes, I'm my sign. No. Got a Lamborghini, so I drive faster. Whoa. Just to make your haters even freaking madder. Whoa. Admit I'm the shit name, one who batter. When I drop this record here, you won't even matter. Why you act dumb like, duh. Say you act dumb like, duh. As the drummer boy go, bruh, bruh, pum, pum. Give you some of this Cinnabon. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. Come on, simple fellas. Arbeit in Strafhaft. Zwangsarbeit und Gesetz. Die meisten der neuen Strafvollzugsgesetze normieren weiterhin die Zwangsarbeit. Als Strafgefangene bist du so im Prinzip verpflichtet, jede dir zugewiesene Arbeit zu verrichten. Dem entgegen sehen die Strafvollzugsgesetze in den anderen 2 Bundesländern keine Arbeitspflicht mehr vor. Dass nach Jahrzehnten der Auseinandersetzung um die Zulässigkeit der Arbeitspflicht im Strafvollzug diese nun in zumindest einigen Bundesländern aufgehoben wird, ist wahrscheinlich mehr den geringen Beschäftigungsmöglichkeiten zu verdanken als dem Humanismus der Justizministerien. Neben dieser erfreulichen Neuerung darf nicht vergessen werden, dass diese neue Struktur zu noch mehr Spaltungen bei den Gefangenen führen kann. Dadurch, dass einige durch die Arbeit einfach mehr Geld und dadurch mehr Einkauf haben werden. Überlegt euch am besten zusammen, wie ihr gemeinsam mit dieser neuen Situation umgehen könnt, sodass niemand auf der Strecke bleibt. Und sicherlich wird es auch genug Gefangene geben, die im Wegfall der Arbeitspflicht nichts Erfreuliches sehen, da Arbeit meist auch die Möglichkeit bietet, der Eintönigkeit eines Knastalltags zu entgehen. Jedoch soll in den Bundesländern ohne Arbeitspflicht den Gefangenen weiterhin Arbeit angeboten werden. Darauf kannst du dich berufen, wenn du arbeiten möchtest. Wir lesen Wege durch den Knast, fragmentarisch, ungeordnet, wie es kommt. Gefangene in Rumänien hacken sich ins Knastsystem. In der rumänischen Stadt Dej haben sich zwischen August und Oktober 2025 mehrere Gefangene Zugriff auf das System der Strafvollzugsbehörde verschafft. Das gelang ihnen über zur Verfügung gestellte Tablets und Computer, die eigentlich für das Einreichen von Anträgen und das Anrechnen von In-App-Geld oder Haftkürzungen vorgesehen sind. Einem der Gefangenen gelang es dabei, die Beschränkungen der App zu umgehen und somit Zugriff auf die Daten des Druckersystems zu erhalten. Darüber gelangte dieser dann zu Anmeldedaten für die Administratorrechte der App. Dadurch war es möglich, die Kontosummen von Gefangenen in der App nach oben zu korrigieren sowie Zugriff auf pornografische Inhalte zu erlangen. Diese Sicherheitslücke sprach sich auch in anderen Knästen herum und ermöglichte zum Teil sogar die vorzeitige Freilassung einiger Gefangener. Nachdem jedoch auffiel, dass einer der Gefangenen umgerechnet über 1 Million Euro in der App besaß, flog das Ganze leider auf. Am 13. Januar hat in Düsseldorf der nächste Großprozess im sogenannten Antifa-Ost- und Budapest-Verfahren begonnen. Angeklagt sind diesmal 6 AntifaschistInnen, denen die Bundesanwaltschaft nicht nur Bildung einer kriminellen Vereinigung und gefährliche Körperverletzung vorwirft, diesmal geht sie in 2 Fällen sogar auf versuchten Mord. Mayas Urteil in Budapest wird für den 22. Januar erwartet, dürfte also gefallen sein, wenn diese Sendung läuft. Es drohen 24 Jahre Haft. Oh, nothing but good things on my mind. Got to put it down, can I see it tonight? Gefängnis ist das höchste Mittel des staatlichen Strafens in Deutschland für alle, die sich nicht an die jeweils herrschenden Gesetze halten. Da hier kapitalistische und patriarchale Verhältnisse herrschen, dienen diese Gesetze dazu, eben jene Verhältnisse durchzusetzen. Der Staat bestimmt die Norm. Er definiert, welches Verhalten gut und sittlich ist und welches nicht. Was als Gefahr für die gesellschaftlichen Verhältnisse ausgemacht wird, soll bestraft, kontrolliert und isoliert werden. Es geht im Justizsystem und in den Gefängnissen weder um Resozialisierung noch um Wiedergutmachung oder echte Sicherheit. Der Staat ist einerseits willkürlich, wie Mensch an Aufenthaltsbestimmungs- und Drogengesetzen sieht. Andererseits hat der Staat eine klare Aufgabe. Seine Existenz und seine Gesetze dienen dazu, die herrschenden Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse aufrechtzuerhalten. Er beansprucht für sich das Gewaltmonopol in der bürgerlichen Gesellschaft und muss sich dadurch dauerhaft selbst vor den potenziell aufständigen Untertanen legitimieren. Um das Gewaltmittel Knast zu legitimieren, werden die Gefangenen stigmatisiert. Die Stigmatisierung geht dabei auch über die Haft hinaus. Als Rechtfertigung für all das Einsperren und Strafen dient der heraufbeschworene Mythos einer Bedrohung vor Terroristen und Kriminellen, vor denen wir angeblich geschützt werden sollen. Das lenkt von den eigentlichen Problemen und ihren Ursachen ab, nämlich, dass diese Gesellschaft auf Unterdrückung, Konkurrenz und Ausbeutung beruht. Polizei, Justiz und Knäste sind nur nötig, um diese sozialen Verhältnisse aufrechtzuerhalten. Verhältnisse, die wiederum für das Entstehen der meisten Verbrechen überhaupt erst verantwortlich sind. Dabei wird gerne das Bild von gefährlichen Individuen und brutalen Gewalttätern gemalt. Die größten Verbrechen der menschlichen Geschichte aber wurden von Regierungen oder Konzernen verübt und waren dabei meist sogar vollkommen legal. Man denke an Sklaverei, Kriege und Genozide. Der größte Teil der Gefängnisinsassen hingegen war nie gewalttätig. In den Kerkern dieser Welt sitzen nicht die gewalttätigsten Menschen, sondern die ärmsten. So sitzen hierzulande Tausende ein, weil sie ohne zu zahlen den ÖPNV genutzt haben. Die Mehrheit sitzt wegen Eigentumsdelikten wie Ladendiebstahl, Betrug oder sogenannter Beschaffungskriminalität. Der Grundsatz für soziale Probleme wie Sucht und Gewalt resultieren aus widrigen Lebensumständen, Problemen in Kindheit und Jugend sowie krisenhaften Lebenssituationen. Die Haftanstalt löst keines dieser Probleme. Im Gegenteil. Sie stellt sicher, dass der Grund für diese Konflikte bestehen bleibt und fördert die Gewalt. Für die Menschen, die dort zu kompletter Unterordnung und Isolation verdammt wurden, sind die Knäste einer der gewalttätigsten Orte dieser Welt. Die kapitalistische Gesellschaft kann nicht die Bedürfnisse aller Menschen nach Würde, Gemeinschaft und materieller Sicherheit befriedigen. Dies zwingt die Menschen dazu, mit den verschiedensten legalen oder eben auch illegalen Mitteln untereinander zu konkurrieren. Knäste sollen auch jede Verweigerung bedrohen und bekämpfen, sich nicht mit seinem zugeteilten Schicksal abzufinden. Der Widerspruch, den man zu den vorgegebenen Regeln spürt, soll so lange gewaltsam gebrochen werden, bis jede rebellische Flamme in uns erloschen ist und wir den Status quo akzeptieren. Deshalb muss klar sein, eine Kritik an Knast und Strafe kann nur im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Verhältnissen als Ganzes betrachtet werden. Dabei ist zu beachten, dass das Gefängnis nur eine von einer Vielzahl von Einrichtungen darstellt, welches dieses System am Laufen halten und dazu dienen, Menschen zu erziehen und zu kontrollieren. Dieselbe Logik von Strafe findet sich auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen. In Schulen, Psychiatrien, Abschiebelagern, Arbeitsstellen und so weiter. Das Strafen wirkt dabei schon im Voraus. Als Angst vor staatlicher Gewalt lähmt es alle, die die aktuelle Gesellschaft und ihr materielles und soziales Elend nicht akzeptieren wollen. Das Rechtssystem ist nicht neutral. Es ist kein Ausdruck eines allgemeinen Interesses. Seine Funktion besteht in nichts anderem als der Absicherung der Privilegien der Menschen, die hier und überall auf der Welt das Sagen haben. Gegen das Gefängnis zu kämpfen, bedeutet daher gegen den Staat, seine Justiz und letztlich gegen eine Form von Gesellschaft zu kämpfen, welche solche Institutionen aufrechterhält. Wir stehen deshalb heute hier in Solidarität mit allen Gefangenen der JVA Leipzig und überall anders, die unter diesem Knastsystem leiden. Und vor allem in Solidarität mit allen, die sich auflehnen und kämpfen wollen gegen die Verhältnisse, die nicht ohne dieses Knastsystem bestehen können. Ihr seid nicht allein. Kriminell ist das System. Freiheit für alle politischen und sozialen Gefangenen. Für den Aufstand. Bis wir alle frei sind. Gang, I'm gonna pay. Now reach up high and touch your soul. The habt ihr noch einen Beitrag aus Leipzig gehört, den wir euch nicht vorenthalten wollten. Und damit verabschieden wir uns. Wiederholungen von Jail Jammer 4 und 5 könnt ihr am 14.02. bzw. 14.03. jeweils um 19 Uhr hören. Schreibt uns gern an den Infoladen Bremen, CO Jail Jammer, St. Pauli Straße 10-12 in 28203 Bremen. Oder an jailjammer@systemli.org. Freiheit und Glück für alle.